Tränende, Genussvollheit der Schicksalende. Keine Arbeit, das ist fein. Zwei Tage Leben muss uns sein. Damen, kommt, ist bereit. Die Stimmtreibe ist noch nicht vorbei. Die Kumpels sind schon alle da. Die Frauen auch, wie wunderbar. Er spürt's ganz genau. Er braucht jetzt eine Frau. So lange nicht mehr gefickt und keine Fotze gekriegt. Da hat er schon ein Nix gespielt. Das ganze allein in der Ecke steht. Er zögert nicht und macht sich dran. Er bietet ihr Getränk an. Sie ist dann eine Weile lang. Was? Was ein Wunder sein? Und plötzlich steht sie auf und spricht. Ficken, ich nix mit dir nix. Er stellt's ganz genau. Er braucht jetzt eine Frau. So lange nicht mehr gefickt. Keine Fotze kriegt mehr. Ah, ah, ah, ah, ah. So geht der Schmerz frustriert mal raus. Legt sich ins Bett und zieht sich aus. So bleibt nur noch und als selbst bekannt. Der Playboy und die rechte Wichserhand.